Bunkerleben. Irgendwann Mitte April begann das Bunkerleben. Hitler zog ganz hinunter an den Ort, an dem er sterben sollte. Eva wich nicht von seiner Seite, bewohnte fortan Hitlers Ankleideraum. Ab jetzt fanden alle Lagebesprechungen im Führerbunker im Kartenraum statt und die Bunkertelefonzentrale musste rund um die Uhr besetzt sein. Kommandochef Schädle kam auf mich zu, ich ahnte bereits, was mir blühte. Misch, Sie gehen mit runter. Widerwillig machte ich mich also mit meiner Schlafmatte auf den Weg in mein neues unterirdisches Reich. Auf dem Weg hinab in den Führerbunker verstärkte sich mit jedem Schritt mein ungutes Gefühl. Ich war nie klaustrophobisch veranlagt, aber seit den Tagen dort unten weiß ich, was das ist, die Angst vor Enge. Die Stahltüren standen zwar weiterhin die meiste Zeit über offen, die letzte Tür hinunter zum Führerbunker selbst aber war immer geschlossen. Vor dieser letzten Tür saß stets jemand vom Begleitkommando, gelegentlich auch ein Kamerad vom RSD an einem kleinen Tisch. Der RSD war allerdings hauptsächlich für die Bewachung des zweiten Ausgangs, des Notausstiegs, zuständig. An meinem neuen Arbeitsplatz tief unter der Erde kam ich mir, als ich zum ersten Mal die Schlafmatte ausrollte, nun endgültig vor wie lebendig begraben. Immerhin hatte ich meine Telefondrähte. Jetzt hing ich im wahrsten Sinn des Wortes an der Strippe. Es war mein einziger Kontakt zum Leben außerhalb des Bunkers. Kalt, feucht, grell weißes Kunstlicht, das Hitler unter genau den gleichen Bedingungen zu leben und zu leiden hatte, tröstete mich nur wenig. Ach was, es tröstete mich gar nicht. Das war jetzt nicht mehr die Zeit, in der man sich den Kopf um andere machte. Und sei es der Führer, man hatte mit sich zu tun. Wann immer es möglich war, floh ich zum Schlafen hinauf in mein altes Dienstzimmer. Nur wenn es nicht anders ging, legte ich die Matte aus. Meistens war ich so hundemüde, dass ich ohnehin nicht merkte, ob meine Schlafstatt nun besonders gemütlich war oder nicht. In einem Kellerraum direkt unter der Einfahrt für die Fahrzeuge war ein Speisesaal eingerichtet. Die Küchenmannschaft kochte schmackhafte Gerichte aus der großen Gulaschkanone für alle Bediensteten der Reichskanzlei und für das Lazarett. Warmes Essen gab es den ganzen Tag über, man konnte sich zu jeder Zeit etwas holen. Nur selten gesellte ich mich zu den Sekretärinnen im Vorbunker an den langen Holztisch im Mittelgang, der auch als Essplatz benutzt wurde. Festgelegte Pausen für die Mahlzeiten gab es für mich nicht. Wenn ich Mittag machen wollte, rief ich meinen Vertreter Retzbach in der Telefonzentrale der neuen Reichskanzlei an, der kam dann runter. Gern vertrat er mich nicht, kein Wunder. Zwar herrschte mittlerweile überall eine düster deprimierte Stimmung, aber im Tiefbunker war es einfach am allerschlimmsten. Jedem, der zu uns hinunter musste, standen die gleichen Gedanken ins Gesicht geschrieben. Das ist hier wie in einer Totengruft. Und ich hatte darin den Logenplatz. Wer auch immer den Führerbunker betrat oder verließ, aufgrund der Lage meines Arbeitsraums konnte ich alle kommen und gehen sehen. Jeder, der von nun an zu Hitler wollte, musste an meiner Telefonzentrale vorbei. Es gab außerhalb der Lagebesprechungen nur noch kurze Audienzen, keine dauerte länger als 20 Minuten. Alle hatten es eilig, der Bunkerenge so schnell wie möglich wieder zu enteilen. Adolf Hitler, Eva Braun, Diener Heinz Linge, Professor Theodor Morell, Techniker Johannes Henschel und ich. Wir waren die Führerbunkerbewohner.